Okay, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Wir fangen heute mit unserer Reihe an, Feministische Theorie im Frühling. Das habt ihr bestimmt auch schon überall rumliegen sehen oder das Plakat. Es ist eine Reihe, das Gleichstellungsreferat des Stura, der Uni Jena. Und wir werden unterstützt von Kokont und vom Referat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. In dieser Reihe soll es vor allen Dingen um das Verhältnis zwischen Queer Theory und marxistischer, feministischer Theorie gehen. Wir haben einen Schwerpunkt auf den marxistischen Ansätzen, weil wir auch er schon länger und es mitbekommen hat, im Herbst eine Woche gegen Sexismus und Homophobie hatten, die stärker auf Queer Theory konzentriert war und wir da also ein bisschen Gegenpol bilden wollen. Und auch viele Vorträge haben, die sich auch mit dem Verhältnis zwischen genau diesen beiden Theorien beschäftigen. Genau, den Anfang macht heute Roswitha Scholl mit der Wertabspaltungskritik. Und sie in ihrem Ansatz kritisiert Queer auch sehr harsch. Da werden wir, glaube ich, auch am Rande heute drauf kommen. Weiter geht's dann am 16. Mai mit Hannah Meissner, die eher versucht, diese beiden Ansätze zusammenzudenken und die politische Ökonomie von Marx queerfeministisch zu lesen. Dann am 31. Mai haben wir Andrea Truman, die ein Stück weit auf Roswitha Scholls Ansatz aufbaut und ihn aber psychoanalytisch erweitert. Und sich damit beschäftigt, warum Passivität im Kapitalismus notwendigerweise abgespalten ist. Dann haben wir Lars Kattfasel am 4. Juni, der auch dann jetzt wirklich explizit eine Kritik am Butler in dem Vortrag hier artikulieren wird. Also am Butler und der Queer Theory. Und dann haben wir zum Abschluss Corinna Linkerhand und Katharina Lux kurz nacheinander. Corinna Linkerhand wird sich mit dem Patriarchatsbegriff beschäftigen und inwiefern der heute noch tragfähig ist. Und Katharina Lux wird auch nochmal einen Versuch von marxistisch-feministischer Theoriebildung unternehmen. Für heute haben wir Folgendes vor. Roswitha Scholl wird ihren Vortrag halten, ungefähr eine Stunde. Danach haben wir dann vermutlich noch ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit für Diskussion. Um 18 Uhr müssen wir halt aus dem Raum hier ungefähr raus, weil dann viertel nach die nächste Veranstaltung losgeht. Genau. Und damit würde ich das Wort an dich übergeben. Vielleicht kannst du selber noch mal was zu dir sagen. Ja, genau. Roswitha Scholl ist die Autorin dieses Buchs, Das Geschlecht des Kapitalismus. Und darüber hinaus darfst du am Anfang selber was zu dir sagen. Ja, was soll man bloß immer zu sich selber sagen? Ja. Also ich habe dann auch noch ein Buch geschrieben, das heißt Differenzen der Krise, Krise der Differenzen. Und da geht es so um Rassismus, Sexismus, ökonomische Disparitäten, postmoderne Individualisierung und Globalisierung. Und dann habe ich, ja, mein Arbeitsschwerpunkt kann man sagen, das ist halt feministische Theorie, Erkenntnistheorie, Sexismus, Rassismus. Worauf ich ganz besonders hinweisen will, was mir ganz besonders wichtig ist, ich habe auch zu Antiziganismus gearbeitet. Und der Artikel, der ist auch auf der Exit-Homepage, also die Zeitschrift, in der ich auch schreibe und Redakteurin bin. Und der heißt Homo Sacer und die Zigeuner, in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt schon mal. Vielleicht fällt mir ja zwischendrin noch was an. Also fange ich an. In den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, standen kulturalistische und differenztheoretische Ansätze in der Frauenforschung, die nun zur Genderforschung mutierte, hoch im Kurs. Marxofeministische Konzepte, die bis Ende der 80er Jahre die Diskussion bestimmt hatten, traten in den Hintergrund. Mittlerweile erleben nun in der sich zuspitzenden Krise des Kapitalismus Stichworte Prekariat, Unterschicht, Hartz IV, Finanzmarktcrash, 2008, EU-Krise und so weiter, diverse Marxismen wieder einen Auftrieb. Und so was besinnt man sich seit einigen Jahren auch in queer-feministischen Konzepten etwa auch wieder auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die Beziehung zwischen Produktions- und Reproduktionssphäre und Ähnliches. Queere Konstruktionen sollen so einfach mit marxistischen Positionen versetzt werden, nicht selten im Rekurs auf traditionelle marxistische Positionen. Auf diese Weise wird auf die mittlerweile eigene Einsicht reagiert,

ist im Rahmen derartiger Tendenzen zu sehen. Not tut auch hier soziale Verhältnisse auf gesellschaftlich-historische Kontexte, und zwar im Sinne der Wertabspaltungskritik, rückzubeziehen und krude anthropologische und biologistische Begründungen, wie sie nicht nur Schirmacher heranzieht, zu vermeiden, um die kollabierenden Gesellschaftsgeschlechterverhältnisse zu erklären und Auswege daraus zu finden. Ja, da mache ich jetzt einmal Schluss. Thank you.